Willkommen beim Radio LoRa Open Source Magazin. Alles über Open Source, Linux, offene Lizenzen und das Internet. Musik CCBY von Andrei Akimovic. Hallo und willkommen hier zum Radio LoRa Open Source Magazin am Montag, dem 22.07.2019. Heute haben wir was ganz Interessantes, und zwar heute haben wir was Neues geplant, und zwar die Neuigkeiten aus der Linux- und Open Source Welt mit einem Gast, der gleich zu mir ins Studio kommen wird, und wir werden darüber ein bisschen diskutieren, und er wird mir wahrscheinlich sehr, sehr viele Fragen stellen und mir ein Loch in den Bauch fragen. Und zwar habe ich jetzt heute erstmal die 32 versus 64-Bit Debatte bei Ubuntu, dann das Tor-Projekt und wie man einen eigenen Relais anlegt, und den neuen Raspberry Pi 4. Viele haben davon gehört, sehr viele möchten ihn haben. Gekriegt haben ihn noch wenige, aber es gibt Pros und Kontras zu diesem Thema. Das werden wir natürlich später beleuchten. Und wir haben natürlich wieder eine sehr interessante Episode von Hyper Radio. Und wir werden jetzt dann gleich loslegen. Und wir fangen jetzt erstmal mit ein bisschen Creative Commons Musik an. Und zwar X-Take Rooks Destruction CCBY-SA. We'll be right back. LoRa München, die Plattform für bürgerschaftliches Engagement auf der 92.4. So, da sind wir wieder. Es gab eine kleine Erschütterung in der Linux-Welt in den letzten ein, zwei Monaten. Und zwar hat Ubuntu, eine Linux-Distribution, die man auf dem Desktop, die sehr beliebt ist für Desktop, bekannt gegeben, dass sie in der neuesten Version jetzt 32-Bit über Bord werfen möchte. Du hast ja jemanden eingeladen, der dir heute Fragen dazu stellt, damit es nicht ganz so tech-savvy ist. Genau. Erstmal zu den Bits. Es ist immer eine Rechengeschichte im Hauptprozessor, wie viele Bits der hat. Das hängt auch mit der sogenannten Adressierung vom RAM zusammen. RAM ist der Zwischenspeicher, der sozusagen auf der Hauptplatine sitzt, den man reinschieben kann. Wenn man 32-Bit hat, hat man eine Obergrenze von 4 GB RAM. Wenn man 64-Bit hat, hat man eine Obergrenze von egal. Mhm. Also mehr Arbeitsspeicher. Genau, dann kann man mehr Arbeitsspeicher allokieren sozusagen oder verwenden. So, warum haben sie jetzt natürlich 32-Bit über Bord geworfen? Weil sie gesagt haben, das Zeug ist alt. Der ganze Kernel-Prozess dazu, also der innere Kern von den Betriebssystemen, hat so viel Altlasten, die er hinter sich herzieht, dass es zu Problemen führen kann und auch teilweise zu Problemen führt. Also Probleme dann als Sicherheitsrisiko oder als Absturzgefährdung? Beides. Also unter anderem sind verschiedene Sources, die dort verwendet werden, also verschiedene Quelltexte, die dort verwendet werden, so steinalt, dass niemand mehr weiß, wer sie geschrieben hat, dass die stammen aus irgendwelchen Quellen, wo keiner mehr genau Bescheid weiß darüber, etc. Also da können natürlich Sicherheitsrisiken auftreten, wenn man sozusagen seinen inneren Kern nicht mehr wartet vom Betriebssystem. Und es können auch Abstürze auftreten, wenn Programme Inkompatibilitäten eben zum neuen System bereitstellen. Also es geht jetzt darum, dass man die neuere Version 64-Bit ist dann praktisch also sicherer und stabiler, Sollte sie laufen. Also es gab ja immer diesen Backport auf 32-Bit, dass man sozusagen 32-Bit-Programme noch laufen lassen kann. Und das wollten sie über Bord werfen. Hört sich erstmal nach einem Plan an, ja, okay, wir gehen in die Zukunft. Wir schauen, dass wir unsere Altlasten loswerden. Das Problem ist aber, viele Softwareentwickler haben ihre Software auf 32-Bit geschrieben. Allen voran der Softwareentwickler Valve. Der dürfte ja jedem bekannt sein, Steam. Steam, Computerspiele, richtig. Half-Life. Und genau, erst dann, ich sag's mal so, erst dann, wenn ein Betriebssystem bereit ist zum Spielen, dann wird's auch in der großen Masse ankommen. Da hat Valve in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr viel dafür getan. Nur leider laufen einige Programme, wie zum Beispiel Half-Life und so weiter, noch in einem 32-Bit-Backport vom Wine, also von diesem Encoder, der sozusagen ein Windows-Programm unter Linux zum Laufen bringt. Davon bekommt der Benutzer aber gar nichts mit, weil das läuft im Hintergrund. Aber ich habe doch jetzt zum Beispiel einen 64-Bit-Windows-PC. Kann ich die Programme da nicht auch rüberziehen? Ja, ja. Und also unter Windows laufen noch 32-Bit-Programme, richtig. Und unter vielen anderen Linux-Systemen auch. Also nur bei Ubuntu haben sie gesagt, wir schmeißen es über Bord. Was dazu geführt hat, dass dann Valve gesagt haben, ja gut, Ubuntu, Ubuntu muss man sagen, ist der Marktführer unter den Heim-Linuxen sozusagen. Es ist jetzt nicht das Beste, es ist auch nicht das Schlechteste, aber es ist so der Marktführer, weil es am leichtesten zu bedienen ist, weil es am benutzerfreundlichsten ist, wie man so schön sagt. Und das Problem hiermit ist halt, dass dann Valve jetzt gesagt hat, ja, wir werden jetzt dann keine Unterstützung mehr dafür geben. Das heißt, es wäre dann ab der nächsten Ubuntu-Version so gewesen, dass dann Steam auf einmal nicht mehr funktioniert. Natürlich sind auch sehr viele große Programme, die gewisse Monolithen auf die Beine gestellt haben, gerade Business-Software etc., die unter Linux laufen, natürlich auch noch teilweise auf, sagen wir mal, steinalten Versionen, die auf 32-Bit laufen müssen. Die haben dann auch gesagt, ja, wenn ihr das macht, dann daten wir halt nicht mehr ab und dann müsst ihr euch ein anderes Betriebssystem suchen. Jetzt ist ja Canonical, also die Firma, die hinter Ubuntu steht, ja nicht blöd. Das heißt, sie sind dann hingegangen und haben sich diese ganzen Pressemitteilungen und den sogenannten Shitstorm angehört. Und haben dann gesagt, ja, das, was ich vorher gesagt habe, vergiss es. Und haben dann gesagt, ja, okay, es wird jetzt weiterhin eine 32-Bit-Unterstützung geben. Aber sie wollen jetzt trotzdem nochmal ein Rework da machen. Das heißt, sie wollen gerade im Kernel nochmal arbeiten. Ist jetzt nochmal zum Verständnis, ist das Hauptproblem jetzt eigentlich das, dass praktisch Ubuntu als Open-Source-Software oder beziehungsweise ja, Betriebssystem seinen eigenen Quellcode überarbeitet und sagt, also 64-Bit umstellen, genau, und können dann aber, weil Valve und die ganzen anderen ihren Quellcode nicht offen gestaltet haben, nicht die Kompatibilität herstellen. Die müsste dann von den Entwicklern selber hergestellt werden und die haben keine Lust darauf, in einem Betriebssystem, das wo nicht sicher ist, ob es sich noch weiter hält oder ob es so viel Sinn macht für sie, da die Arbeitszeit reinzustecken, das richtig zu entwickeln. Jein, also ja, natürlich, klar, also grundsätzlich hast du recht. Rein technisch, Ubuntu kann natürlich die ganzen 32-Bit-Versionen der verschiedenen Software nicht selber überarbeiten, wollen sie auch nicht. Das ist nämlich nicht ihr Ding. Also wenn du jetzt sagst, du hast dein Programm schlecht geschrieben für ein Windows 98 und willst es jetzt auf Windows 10 zum Laufen bringen, dann sagt dir dein Windows 10 natürlich auch so, wir haben es Jahr 2019. Aber es gibt doch normalerweise dafür die Community, die sagen würde, hey, wir wollen auf unserem Ubuntu-PC jetzt trotzdem noch Half-Life oder Counter-Strike oder sonst irgendwas spielen. Bitte, wir setzen uns jetzt da ein halbes Jahr hin und in dem halben Jahr haben wir Valve wieder so auf unseren Computer laufen und Steam läuft auch. Ja, genau. Du sprichst gerade den richtigen Punkt an, die Community. Diese Programme, um die es da eigentlich geht, sind keine Community-Programme. Das sind teilweise Business-Anwendungen, wo jetzt nicht eine Community dahinter steckt, sondern eine Firma dahinter steckt, die jetzt sagt, ich habe hier eine große Server-Software für dein Lager, für deine Warenwirtschaft, für you name it. Und klar, natürlich können wir euch das in 64-Bit umschreiben, aber hier Preis. Und dann sagen die Firmen natürlich, wenn du sagst, hier Preis, dann sage ich, hier an das Betriebssystem ist billiger. Weil kostet mich nichts und dann habe ich halt ein Debian laufen, kein Ubuntu mehr. Hm. Was halt im Endeffekt, Debian ist der Großvater von Ubuntu oder der Vater von Ubuntu. Von daher kommt Ubuntu irgendwann mal aus dieser sogenannten Debian-Welt. Hm. Und Debian hat nie bekannt gegeben oder hat nie gesagt, dass sie 32-Bit abschießen wollen. Da wären nämlich viele wieder zu Debian zurückgewechselt. Viele haben es natürlich auch mit einer gewissen Wut gesehen. Also ich kann jetzt nicht einfach anfangen, hier alles umzuschreiben etc. Und du hast es gerade auch gesagt bei Steam. Ja, natürlich kann ich ein Kompilat für 64-Bit von meinem Half-Life machen. Dafür brauche ich aber einen Quelltext. Hast du den Quelltext von Half-Life? Nee, das haben wir alle nicht. Und das ist eben genau das Problem. Und es wird natürlich Hacky-Hacky-Leute geben, die das zusammenfrickeln und irgendwie zum Laufen bringen. Das mag für Computerspiele, die so nicht mission-critical sind, also die jetzt nicht für deine Firma wichtig sind, ist es egal, ob das irgendeine so Hacky-Hacky-Lösung ist, die irgendwie so halb funktioniert, die Hälfte der Zeit abstürzt oder was auch immer. Aber für deine Business-Software hast du ja nicht nur Ubuntu normal, sondern du hast im Endeffekt den Support dazu gekauft. Du hast deine Support-Verträge mit Canonical, du zahlst an die Geld, dass das Zeug funktioniert. Und dann sagen sie, ja, gut, diese Support-Verträge gehen nur, solange etwas supported ist. Das heißt, 32-Bit wäre ab dann nicht mehr supported. Das heißt, dann rufst du an, hier, meine Software funktioniert nicht, ich habe eine Hacky-Hacky-Lösung. Und dann sagen die, ja, schön, du hast eine Hacky-Hacky-Lösung, aber jetzt mach die Leitung frei. Weil Hacky-Hacky-Lösung interessiert uns nicht. Das ist nicht unser supported way. Mhm. Krieg deine Software mal auf Vordermann. Und also läuft das Problem darauf hinaus, dass Ubuntu zu klein ist, um den Wechsel hinzukriegen? Sie sind nicht zu klein. Grundsätzlich, sie sind derzeit das meistgenutzte Linux nach Android, aber das klammern wir mal aus. Sie sind das meistgenutzte Linux weltweit und die sind nicht zu klein, aber die Leute sind nicht bereit, das in Kauf zu nehmen. Also die Leute würden dann einfach sagen, hey, wir gehen auf den Debian rüber. Dann brauchen wir keine Ubuntu, dann brauchen wir euch nicht. Dann geht halt weg. Mhm. Und das ist ein ernsthaftes Problem natürlich für Ubuntu gewesen, weil die Konkurrenz von Ubuntu zu groß ist. Mhm. Also es gibt natürlich auch Betriebssysteme wie zum Beispiel Red Hat Enterprise Linux. da zahlst du halt jährlich oder monatlich zahlst du deine Abgaben dafür, dass du das benutzen kannst. Das zahlst du aber als Corporate-Version, zahlst du das Geld auch an Canonical. Also es nimmt sich preislich jetzt nicht mehr viel, wenn du dann Red Hat oder Ubuntu nimmst. Und eben, weil die Konkurrenz so groß ist und weil unter Linux die Migrationen relativ einfach sind, sehen sie halt Kunden wegschwimmen. Und das ist halt, dann werden nicht mehr Ubuntu die Größten, sondern dann werden halt irgendwann mal Red Hat, Fedora, CentOS die Größten. Und so läuft es darauf hinaus, dass das große Problem ist, dass man eben nicht diese Monopolstellung von Microsoft oder Apple macht, sondern dass man tatsächlich den Wettbewerb offen lässt und darüber hinaus jetzt zum Beispiel München ja auch abgesprungen ist bei Linux. Das hatte andere Gründe, unter anderem eine Taxifahrt, glaube ich. Ja. Aber abgesehen davon, der Wettbewerb schadet sich da natürlich selber, weil es wird nicht unbedingt einfacher, wenn es Gegenangebote gibt. Ich muss aber persönlich sagen, ich finde es gut. Ich finde das sehr, sehr, sehr gut, weil nicht eine Firma wie Canonical uns vorschreiben kann, wie die Zukunft aussieht, sondern die Community, beziehungsweise auch die Spielehersteller etc., also die Gesamtheit der Nutzer, entscheidet irgendwann mal darüber, wie die Zukunft aussieht und nicht die Firma, die da ihre Zeit reinsteckt. Das ist mehr oder minder, muss man sagen, in dem Falle ist es ein demokratischer Prozess, der dann abläuft. Weil dann sagen die Leute halt, ja, dann gehe ich halt. Also wenn das ist ja das Schöne an Open Source, es gibt immer wieder Varianten, alles ist frei im Endeffekt, alles ist frei einsehbar. Wenn mir das nicht mehr so taugt, was mir ein Linux-Distributionsanbieter zur Verfügung stellt, dann nehme ich halt den nächsten. Finde ich persönlich besser, als wenn ich sage, ich habe ein Microsoft-Programm, was monolithisch auf Microsoft funktioniert, der mir vorschreibt, also beispielsweise jetzt Photoshop, gut, die haben noch Mac, aber vor allem. Ja, aber beispielsweise jetzt ein Adobe-Produkt wie Photoshop, der mir jetzt sagt, ja, hier, du musst entweder Windows oder macOS nutzen, ansonsten kannst du weggehen, bin ich da mit einer Anwendung wie jetzt zum Beispiel GIMP viel freier. Die kann ich überall nutzen. Die kann ich auf meinem Linux-Rechner, auf meinem Windows-Rechner, auf meinem Mac nutzen. Der demokratische Prozess ist auf jeden Fall größer. Also es ist super spannend. Es bleibt zu hoffen, dass die Sicherheit und die Stabilität weiterhin gewährleistet bleibt. Und die wird ja dann hoffentlich kommen. Ja, genau. Ich würde sagen, wir machen noch mal eine kurze Musikpause. Und zwar ein wunderschönes Lied in der 8-Bit-Geschichte, wenn wir schon von Bits hatten. Und zwar Pac-Man von Emanuel Zales bei Emanuel Zales, CCBYSA. One. Wenn Ihnen das LoRa-Programm gefällt, spenden Sie uns und wir geben Ihnen die Quittung. Informationen zu Spenden oder Förderabo unter 089 480 2851. 089 480 2851. Also, schön Mitglied im Förderverein werden, dann kann man auch diese Sendung weiter fördern. Sozusagen, wenn man das ganze Radio fördert, fördert man auch diese Sendung. Also, dass es uns weitergibt. Und dass wir gut bewerben. Genau. Das ist ja immer ganz wichtig, weil sonst... Wer nicht gerade einschaltet, hört uns nicht. Richtig. Genau, als nächstes Thema habe ich ein Thema, was in letzter Zeit immer wieder durch die Medien geistert und so weiter. Das Darknet, der große, böse Buhmann. Das Tor-Projekt. Tor heißt The Onion Router. Warum heißt das so? Das Tor-Netzwerk funktioniert grundsätzlich wie eine Zwiebel. Das heißt, man muss es sich so vorstellen, wie als wenn ich jetzt ein Postpaketchen verschicke. Genauso funktioniert das auch mit dem Internet. Das heißt, ich nehme ein Paket, pack's in ein anderes Paket ein, pack's in ein anderes Paket ein. Ich schicke mein Paket zum ersten Empfänger hin. Der macht dieses Paket auf und sieht, dass es von mir kommt. Macht dieses auf, sieht dann, wo dieses Paket hingehen wird. Der nächste sieht bloß den ersten. Also sieht bloß den Absender, den ersten. Und dann wieder den nächsten. Dann schickt das weiter zum nächsten und der macht dann das Endpaket aus und der weiß dann, aha, ich muss jetzt das aus dem und dem Archiv holen. Dann geht der zu dem Archiv hin, holt das, packt das wieder in mehrere Postpakete rein und schickt das wieder zu seinem vorigen zurück und der schickt das wieder zum vorigen zurück und der schickt das wieder zum vorigen zurück. Die Pakete sind zur Erläuterung, die Pakete sind jeweils Verschlüsselungsalgorithmen, in denen die Netzwerkpakete verpackt sind. Also das Packpapier ist die Verschlüsselung. Genau, das Packpapier, ja. Genau, und das, was drin ist, ist der Datensatz an sich. Genau, richtig. Und das ist in mehreren, wie so eine Matroschka-Puppe, in mehreren Paketen verpackt. Hm. Was bedeutet, der Weg eines Paketes ist nicht rückverfolgbar, wenn man nicht einen großen Teil dieses Netzwerks selber betreiben würde. Was man sagen kann, dieses Netzwerk braucht natürlich auch Unterstützung. Dieses ganze Ding ist eine Open-Source-Entwicklung, die natürlich frei ist, also sprich auch die Verschlüsselungsalgorithmen sind bekannt, erprobt und Open-Source, das heißt von jedem Kryptologen, der Interesse daran hat, einzusehen. Somit auch relativ gut reviewed. Also sprich, da schauen öfters mal Kryptologen drüber und gucken, wo haben sie Hebel, gibt es da vielleicht eine Backdoor etc. Deswegen gibt es auch ständig Updates im Tor-Netzwerk, weil man findet wieder eine Hebel, irgendein Algorithmus ist nicht mehr so geil. Dann nimmt man die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, den nächst sichereren Algorithmus etc. pp. Was mich jetzt interessieren würde, ist, das ist gut verschlüsselt, das habe ich verstanden. Aber was ist jetzt der Unterschied zum Beispiel vom Tor-Netzwerk zu einer VPN? Also zu diesem, wie komme ich raus aus meinem Land, aus der eigenen Verschlüsselung da? Was ist der Unterschied vom Darknet zur VPN? Grundsätzlich, wenn man das Clear Web besucht, also das normale Internet, ist für den Endanwender eigentlich kein großer Unterschied sichtbar. Nur natürlich, dass das Tornetz ein bisschen langsamer ist, aber das ist infrastrukturell betrachtet. Wenn dir jetzt aber deine privaten Daten wichtig sind, dann musst du bei einem VPN immer einem Endpoint vertrauen. Das heißt, du gehst jetzt zum Beispiel zu NordVPN oder you name it, zu irgendjemandem, zu irgendeinem VPN-Anbieter, der verspricht dir, keine Logfiles anzulegen. Das sagt er. Ob er es macht? Also Logfiles wäre das dann praktisch derjenige, genau, der das Paket aufmacht und schaut, genau, von wem kam das. Das also, ist das Logfile. Genau, also beispielsweise bei einer VPN. Ich gehe von zu Hause jetzt auf lora924.de und gehe über ein VPN. Das heißt, ich mache eine Verbindung auf zu VPN-Anbieter X. Und dieser VPN-Anbieter X weiß, dass Benutzer Valentin jetzt LoRa924 angefragt hat. Das kann er natürlich mitspeichern, mitloggen. Der kann sich die Verbindungen ansehen, etc. Wenn ich das Ganze jetzt über das Tor-Netzwerk mache, sieht der, der weiß, dass ich Nutzer Valentin oder die IP 1234567 bin, der sieht nur, pass auf, da kommt ein Paket rein. Ich weiß nicht, was drin ist. Dann schickt das weiter. Dann sieht der Nächste wieder nur ein Paket und weiß nicht, was drin ist. Und der Letzte sieht dann das Paket. Das heißt, der Datenstrom ist schwerer zu mir zurückverfolgbar. Also sprich, das Paket, das dann im Endeffekt LoRa924 enthält, kann grundsätzlich mit mir eigentlich nicht in Verbindung gebracht werden. Da sind wir bei dem ganz spannenden Thema eigentlich, weil in den freien Radios, also ich bin hier bei freien Radios ganz aktiv, ist das auch immer eine große Diskussion. Es gibt den 5G-Verbreitungsstandard für Radio, der besprochen wird, und es gibt beispielsweise UKW. UKW ist nicht nachverfolgbar. Wir haben keine Zahlen dazu, wie viele Leute uns hören, und wer UKW reinbekommt, der muss sich nicht rechtfertigen. Also es ist ganz klar, was wir hier senden, und wer das über UKW oder DAB Plus hört, der kann nicht gesagt bekommen, hey, du hast doch damals LoRa gehört, außer, oder das Open-Source-Magazin, außer es ist, jemand hat mitgeschnitten, dass das lief. Genau. Das ist anonyme Datenübertragung, ist UKW. Richtig. Und meiner Meinung nach ist eben so eine Geschichte wie das Darknet, das habe ich auch schon mal in der vorigen Sendung gesagt, für mich Demokratie entscheidend. Weil die Privatsphäre, also ich kann mir gerade, ich sag mal so als Reporter, nur dann eine Meinung bilden, wenn ich alle Seiten aufrufe und wenn eine Regierung etc. pp. Nicht über mich urteilen kann oder ich mich nicht überwacht fühle. Mhm. Also wenn ich, also man kennt ja beispielsweise bei der Telekom etc. gibt es die sogenannte TKÜ. Das ist die Quellenüberwachung, also die Quellen-TKÜ. Also sprich, da wird dann sozusagen mein Internetanschluss, wird alles mitgeschnitten, welche Webseiten ich denn besuche. Mhm. Wenn ich jetzt also unter Verdacht stehe, also beispielsweise ich bin Radio-LoRa-Hörer, weil ich jetzt böse, subversive Radio-LoRa gehört habe, sagt die Polizei, das sind alles Terroristen und möchte ich jetzt mal alle überprüfen, dann machen die Vorratsdaten sozusagen. Genau, dann haben die Vorratsdaten. In dem Moment wissen sie sozusagen, was für Webseiten du aufrufst. Zum Beispiel diese schlimme Webseite lora924.de. So, wenn ich jetzt aber mit dem Tor-Browser surfe, wissen sie es nicht. Die wissen nur, da ist Tor-Traffic passiert. Mhm. So, und da gibt es natürlich noch die andere Variante. Die Variante zu sagen, hey, auch das möchte ich ein bisschen unterbinden. Dass die wissen, wenn ich jetzt gerade surfe, weil jetzt gerade wird auf lora924.de ein Aufruf gemacht. Und genau jetzt ist mein Browser online gegangen, jetzt bin ich online gegangen, jetzt kann man zurückverfolgen, hey, pass auf, um die Uhrzeit ist der Browser von Valentin online gegangen und lora924 hatte eine Anfrage. So, kann man natürlich auch in gewisser Weise wieder so ein bisschen zurückverfolgen. Ist natürlich ein bisschen schwieriger, aber man könnte sich das sozusagen ausmalen, dass in dem Moment die Anfrage kam. Wenn ich jetzt immer ein Grundrauschen vom Tor-Netzwerk auf meiner Internetleitung habe, passiert das nicht. Das heißt, es gibt interessante Es gibt interessante YouTube-Videos dazu, dass man einen Tor-Relay-Knoten, also so einen Mittelknoten bei sich zu Hause betreibt. Das heißt, ich habe die ganze Zeit immer so ein kleines Mini-Rauschen auf meiner Leitung, das immer Tor macht. Und wenn ich surfe, dann wird das Mini-Rauschen auch nicht enorm höher und ist auch dann in dem Falle auch nicht mehr wirklich rückverfolgbar, wann war ich damit online. Wann habe ich jetzt dann wirklich was aufgerufen? Klar, natürlich, wenn mein Rechner überwacht wird, also wenn ich Spyware auf meinem Rechner... Den Staatstrojaner und so weiter. Wir reden aber jetzt eigentlich nicht nur über den deutschen Betrieb, sondern auch über die Türkei. Ganz spannenden Fall fand ich in Australien. Da durfte die Nachricht nicht rausgehen, dass ein Priester verklagt wurde wegen Kindesmissbrauch. Der durfte in Australien nicht veröffentlicht werden, deswegen, weil es noch nicht rechtskräftig war, das Urteil, weil es noch in Berufung ging. Das durfte nicht veröffentlicht werden. Als dann Journalisten das veröffentlicht haben, wurden sie angezeigt. Genau. So. Und aus zwei Gründen ist es wichtig, auch nochmal so ein Tor-Relay bei sich zu Hause zu betreiben. Natürlich aus dem Grund, ich habe immer ein bisschen Rauschen auf der Leitung mit Tor. Grund zwei ist, ich unterstütze das Tor-Netzwerk. Je mehr ich persönlich oder je mehr Leute einen kleinen Relay bei sich zu Hause betreiben, desto schwieriger wird es für Regierungen, eine Überwachung zu machen. Also sprich, große Teile des Netzwerks zu übernehmen. Wenn mir im Endeffekt alle Paketdienste sozusagen innerhalb dieses Paketsystems gehören, weiß ich, wo die Pakete langgelaufen sind. Das heißt, dann könnte ich eine Überwachung machen. Aber wenn es dann solche Leute gibt wie meine Wenigkeit, ich share zum Beispiel 10 Mbit meiner Leitung mit dem Tor-Netzwerk und sage, pass auf, ich habe eine 400 Mbit-Leitung, 10 Mbit, die tun mir nicht weh und ich habe einen Tor-Relay dort laufen, der ständig 10 Mbit meiner Leitung einnimmt. Aber ist das sicher? Könnte man jetzt wiederum fragen, kann nicht über diesen Teil der Leitung praktisch auch was auf deinen PC übergehen? Nein, weil das ein kleiner extra Rechner ist. Das ist in dem Fall ein kleiner Raspberry Pi, auf dem läuft dieser Tor-Relay-Knoten. Der ist, weil ich in Deutschland lebe, ist dieser Tor-Relay-Knoten nur als Mittierknoten sozusagen getaggt. Das heißt, der wird niemals der Endpaketbote sein, der im Internet anfragt. Weil wir haben ja in Deutschland immer noch, und das sagen viele Leute, die wäre abgeschafft, das war bloß Blabla von der Union, wir haben immer noch die sogenannte Störerhaftung. Derjenige, der eine Webseite aufruft und ein malicious Kommentar schreibt beispielsweise, dessen Internetleitung, der ist schuld. Du machst jetzt eine Copyright-Verletzung, du lädst jetzt irgendwas hoch bei einer illegalen Webseite wie Börsetor oder sowas. Ups, habe ich jetzt den bösen Namen gesagt, den man nicht mehr schreiben darf. Naja, man lädt jetzt was hoch und macht eine Copyright-Verletzung, dann bist du der mit der Leitung der Schuldige. Wenn man einen Mittierknoten macht, dann bist du nur der Paketbote, der dazwischen sitzt, die Pakete aufmacht und weiterleitet. In dem Falle kannst du niemals der Verursacher sein. Genau. Und bei mir zu Hause läuft das auf einem sogenannten Raspberry Pi. Das ist ein kleiner Mini-Rechner, ein Einplatinenrechner und gleich unser nächstes Thema. Super spannend. Ja. Bleib mal dabei. Genau, der Raspberry Pi ist ein kleiner Rechner, der ist groß wie eine Kreditkarte, kostet zwischen 30 und 60 Euro inzwischen, je nachdem in welcher Version man ihn haben will. Und es gibt jetzt die neue Version Raspberry Pi Version 4. Dieser Raspberry Pi ist ein kleiner Linux-Rechner, dessen Festplatte ist eine SD-Karte. Und ich habe eine Netzwerkkarte dabei, die 300 Mbit Netzwerktraffic inzwischen aushält und die auch sehr gute Lese-Schreib-Zugriffe auf die SD-Karte zulässt und natürlich auch jetzt USB 3.0-Sticks. Somit habe ich einen kleinen Mini-Server, den ich mir bei mir zu Hause installieren kann. Den kann ich natürlich dazu verwenden, klar einen Tor-Relay-Knoten zu betreiben, weil, wie gesagt, meiner Meinung nach wichtige Geschichte. Oder ich kann ihn dazu betreiben, zu Hause Computerspiele zu spielen. Und da kommen wir jetzt gerade mal, da gibt es das sogenannte Programm RetroPie. Da kann ich die alten 80er-Jahre-Computerspiele, die es auf NES, SNES und so weiter gibt, kann ich dann mit diesem Raspberry Pi spielen. Also ich kann die alten Spiele emulieren. Emulieren. Genau. Ich kann die nicht einstecken. Genau, ich lade mir jetzt beispielsweise eine Datei von ein paar Spielen runter. Und dann gibt es, ja, ein paar Webseiten, wo man sich die Originale kaufen kann, ja, wo man sich einfach die Dateien besorgt. Ich habe vorher so eine Domain genannt, die habe ich offiziell ja nicht genannt. Sobald sowas Open Source draußen ist, wird es auch jemanden geben, der sie verkauft. Ja, aber diese Spiele nicht, weil diese Spiele sind ja noch unter Lizenz und gerade Nintendo ist hinterher da ganz kräftig alle zu verklagen, die solche Spiele zum Download anbieten. Okay, aber die sind selber noch nicht auf die Idee gekommen, diese Spiele wieder zugänglich zu machen. Ja doch, sie haben den Rip-Off vom Raspberry Pi gemacht, weil das ist Open-Source-Hardware und haben 50 Spiele auf einen kleinen Mini-Rechner draufgeladen und haben Copyright-Verletzungen begangen, indem sie ihre Open-Source-Lizenz nicht gekennzeichnet haben und haben gesagt, das ist der NES Mini oder das ist das NES Mini und haben illegale Dumps von ihren eigenen Files genommen und haben die bereitgestellt. Also haben sie selber Copyright-Verletzungen begangen? Ja. Werden sie jetzt gerade verklagt deswegen? Nö. Also die FSFE ist ein bisschen sauer. Die Free Software Foundation Europe, also ist ein bisschen sauer, dass sie ihre Lizenzen nicht gekennzeichnet haben. Aber ja. Das Problem ist, wir sind jetzt zeitlich gesehen ein bisschen drüber und müssen jetzt eigentlich schon wieder Schluss machen. Ich bedanke mich trotzdem. Und ich hoffe, man sieht sich nächstes Mal wieder und viel Spaß noch mit Hyper Radio. LoRa, München, auf der 92,4. Was ist denn klare Sprache, klare Infos, klare Sache. Hyper Radio, das Next Generation Web Radio mit dem audiovisuellen Creative Commons Inhalt. In wenigen Minuten erreichen wir München Hauptbahnhof, heute voraussichtlich 19.03 Uhr. Uns geht es darum, einen künstlerischen Austausch anzuregen. Ein Interview mit Gerald Fiebig vom Netlabel Attenuation Circuit. In dieser Episode geht es um außergewöhnliche Künstler und um ein außergewöhnliches Netlabel aus Augsburg, Attenuation Circuit. Das Netlabel existiert schon seit fast 20 Jahren und hat sich der experimentellen Musik verschrieben. Dabei wird ausschließlich auf die Creative Commons Lizenz in der Ausprägung Namensnennung gesetzt. Warum das so ist und wie man dazu kommt, experimentelle Musik zu produzieren und zu verbreiten, erzählt uns der Mitbetreiber von Attenuation Circuit und Klangkünstler Gerald Fiebig. Das Netlabel Attenuation Circuit ist ja bereits 2000 gestartet. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, ausgerechnet ein Netlabel zu gründen? Welche Philosophie verfolgt ihr damit? Das stimmt. Der Sascha Stadelmeier hat Attenuation Circuit 2000 gegründet und betreibt das Label auch tatsächlich heute noch. Seit 2010 ist es ein Label für unterschiedliche Künstler und seit dem Zeitpunkt unterstütze ich ihn auch bei der Labelarbeit. Das ist der Grund, warum ich heute deine Fragen beantworten darf, Klaus. Ursprünglich 2000 wurde das Label gegründet als Plattform für die Musik, die Sascha selber macht, damals unter dem Namen Dependenz, heute unter seinem Künstlernamen Emerge, aber auch unter seinem eigenen Namen Sascha Stadelmeier. Aber gegründet worden ist Attenuation Circuit nicht als Netlabel. Das wäre mit den Internetbandbreiten, die man im Jahr 2000 herbekommen hätte, vermutlich auch jetzt eher so ein mäßig spaßiges Unternehmen gewesen mit Streaming und Download. War ja damals noch nicht so super viel zu machen. Es ist tatsächlich gegründet worden als Label für physische Tonträger. CDRs, Kassetten. Und das führt auch genau zu der Philosophie. Also der Sascha und ich, wir kommen beide in unterschiedlichem Maße wirklich aus so einer DIY-Underground-Szene, wo die Kassette noch in den 90ern oder die CDR eigentlich noch das Medium des Austauschs war, wo es sehr, sehr stark darum ging, mit ganz einfachen, jedem zugänglichen technischen Mitteln seine Musik zu veröffentlichen und mit Gleichgesinnten zu tauschen. Und das Internet ist eigentlich bloß eine Erweiterung von dieser Philosophie und steht jetzt auch nicht im Widerspruch zum physischen Tonträger. Wie kommt man eigentlich dazu, experimentelle Musik zu machen und sogar ein Netlabel dafür zu betreiben? Was ist das Spannende an experimenteller Musik im Gegensatz zu den sonst üblichen Releases bei anderen Netlabels? Also grundsätzlich finde ich ja Jeder, der Musik macht, sollte versuchen, experimentell Musik zu machen, im Sinne von, dass er was Neues ausprobiert, egal innerhalb von welchem Genre, ob das jetzt Popmusik welcher Art auch immer ist oder Jazz oder elektronische Musik. Man sollte nie versuchen, irgendwie Formeln zu kopieren, sondern versuchen, irgendwie sein eigenes Ding zu machen, und das schließt Experimentieren halt mit ein und rausfinden, was irgendwie so das eigene Ding sein könnte. Aber zu experimenteller Musik im engeren Sinne, mit dem wir uns beschäftigen, für uns ist halt interessant, dass alles, was man aufnehmen kann, Musik werden kann. Ja? Und es können dann Instrumente genauso sein wie Geräusche, wie Stimmen. Das kann unterschiedlichste Formen annehmen, und das kann, was das klangliche Ergebnis angeht, von Sachen mit Beats zu Sachen gehen, die vollkommen ohne Rhythmen auskommen, und einfach so die Grenzen dessen, was man so gemeinhin im Format Radio als Musik versteht, doch außer einfach mal ein bisschen sprengen. Und das Spannende daran ist einfach, dass man im besten Fall immer wieder komplett neue Klangwelten entdecken kann, beim Machen wie beim Hören. Und das ist auch eigentlich das Ziel, was wir mit dem Label verfolgen, sowohl auf dem Net-Label-Arm wie auch bei den physischen Tonträgern, Leuten Hörerlebnisse zu ermöglichen, diese bei anderen Labels, wo schon klar ist, die bedienen bestimmte Genres, einfach so eher nett haben. Aus der aktuellen EP Material von Emerge, aka Sascha Stadlmeier, hören wir nun einen kleinen Ausschnitt. Die Lizenz ist CC BY. Was genau verbirgt sich hinter der Rollator Series? Und was ist die Noise Factory? Welche Projekte machst du sonst noch? Die Rollator Series ist eine CD-Serie tatsächlich eigentlich, die wir aber natürlich auch auf Bandcamp abbilden. Die wird rausgegeben vom Burkhard Jäger aus Hannover, der unter seinem Künstlernamen Orifice ein ganz wichtiger Noise-Musiker in deutschen Landen ist. Noise oder Harsh-Noise ist ja wirklich eine Musikform, die jetzt mit so Sachen wie Harmonik oder Melodie sehr, sehr stark bricht und durchaus so die Grenzen des Krachs auslotet, was aber auch eine sehr intensive Hörerfahrung sein kann. Und da kennt sich der Burkhard jetzt extrem gut aus. Das ist eine Spielart der experimentellen Musik, wo er eben eine eigene Serie rausgegeben hat mit Leuten, die er gut kennt. Die Noise Factory ist ein Projekt vom Wolfgang Neven aus Preetz im hohen Norden Deutschlands. Und ist im Prinzip ein einmal im Jahr stattfindendes, wie soll man sagen, also eine temporäre Kommune von Klangmachern. Da treffen sich also Leute, die sich zusammenfinden für eine Woche auf dem Land, in einer Art, wie gesagt, temporären Landkommune zum Musikmachen in einem herrschaftsfreien Raum. Das heißt, es gibt keine Vorgaben, was da entstehen wird, es muss nichts entstehen, es gibt keine Regeln, wie zu musizieren ist, ob man Musikinstrumente benutzt, ob man nur mit Geräuschen arbeitet. Es ist im Prinzip eigentlich ein utopisches Projekt, wo man sagt, okay, da leben Musiker so zusammen, wie idealerweise vielleicht Menschen generell zusammenleben könnten, nämlich selbstorganisiert, frei von Zwängen. Und die Noise Factory, da ist der Sascha auch schon ziemlich regelmäßig dabei gewesen als Künstler, wird halt auf dem Label auch dokumentiert und veröffentlicht. Also was als Projekte für das Label ganz wichtig ist, sind grundsätzlich eigentlich auch so kollaborative Sachen. Also die aktuelle LP, die wir jetzt gerade raus haben, die Fiction Circuit, ist zum Beispiel eine Platte, wo 4 Leute mitgewirkt haben aus Irland, aus Amerika und der Sascha und ich aus Augsburg. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel für diesen internationalen DIY-Underground, um den es uns eigentlich mit dem Label geht, sowohl eben auf dem Netlabel wie auch bei physischen Sachen. Und ganz, ganz wichtig ist auch die Reflections-Serie, das ist sozusagen der Live-Arm des Labels. Sascha veranstaltet ganz, ganz viele Konzerte mit experimenteller Musik auch in Augsburg, wo ganz viele von den Künstlern, die auf dem Label erscheinen, dann hier an der Homebase auch mal live in Erscheinung treten. Und das trägt natürlich auch einfach zu einer Vernetzung zwischen den Menschen auch ganz persönlich bei, die hinter dieser Musikszene auch stehen. Und genau aus der erwähnten EP Fiction Circuit hören wir nun ebenfalls einen Ausschnitt. Die Lizenz ist CC BY. Du bietest zum Teil die Releases als CD oder sogar auf Vinyl an. Warum betreibst du in der Zeit von Streamingdiensten so einen hohen Aufwand? Ja, dass wir CDs oder auch Vinylplatten anbieten oder übrigens auch Kassetten, das ist aus unserer Sicht überhaupt kein Widerspruch zu dieser Netlabel-Praxis. Streamingdienste sind ehrlich gesagt was für unsere Praxis vollkommen irrelevant ist. Streamingdienste sind ja, sage ich mal, das Versprechen der Musikindustrie, dass es doch noch, der Musikindustrie teilweise an sich selber, dass es auch im Zeitalter des Internets noch eine Möglichkeit gibt, mit dem Verbreiten von Musik Geld zu verdienen, so im Sinne von Profite zu erwirtschaften. Was wir dagegen machen, sind schöne, haptisch interessante, toll gestaltete Tonträger mit interessanter Musik. Und die wir teilweise auch tauschen mit anderen Künstlern. Also es ist auch ein bisschen eher so eine Parallel- oder Alternativstruktur vielleicht zu einem rein auf Geld ausgelegten Markt. Und schließt da letzten Endes eigentlich auch an Netzwerke an, die es auch schon vor der Zeit vom Internet gab. Bevor es das Internet gab, da musste man eben seine Sachen selber auf CD oder auf Platte oder auf Kassette bringen und dann mit Gleichgesinnten in aller Welt postalisch eben tauschen. Das mag ein hoher Aufwand sein im Vergleich zum Hochladen auf eine Bandcamp-Seite, aber es gibt dem Ganzen eben auch eine Wertigkeit. Und die Wertigkeit ist aber nicht unbedingt eine, die sich in Euros und Cent ausdrückt. Streamingdienste haben ja einfach zur Folge, dass die Leute unfassbar viel Zeug so im Vorbeigehen konsumieren oder man sich Zeug runterlädt, wo man überhaupt nicht mehr die Zeit hat, das eigentlich anzuhören. Und der Tonträger ist für uns schon immer noch sowas, wo man sagt, das hört man sich halt bewusst auch an. Warum bietest du Releases ausschließlich unter Creative Commons Lizenz an und warum nur in der Ausprägung Attribution, also Namensnennung? Willst du damit vielleicht ein Statement setzen? Ja gut, nach dem, was ich bisher gesagt habe, wird es dich jetzt wenig überraschen, dass es uns auch darum geht, künstlerischen Austausch anzuregen. Ne? Also dass, wenn jemand was gut findet, was er bei uns auf dem Label hört, dann ist es doch ein total schönes Kompliment für den Künstler oder die Künstlerin, wenn die Hörerin oder der Hörer dann selber ein eigenes Rework oder ein Remix oder eine Fortschreibung oder eine Neukomposition macht. Und genau das ist mit dieser Creative Commons Lizenz, die wir benutzen, nämlich möglich. Und gleichzeitig ist aber klar, dass die Künstlerin, die das Ausgangsmaterial erstellt hat, oder der Künstler eben auch genannt wird. Naja, und der nächste Schritt ist ja dann einfach, ich sehe, jemand hat mich genannt oder so, im Internet, auf Facebook, auf Social Media, anyway, oder auf Soundcloud, und sehe, hey, voll cool, das ist ja super, jemand schätzt meine Sachen so sehr wert, dass er was Neues daraus macht. Dann liegt natürlich nichts näher, als dass man sich mit dem dann wiederum connectet und damit sozusagen die Szene und die schöpferische Kreativität einfach am Laufen hält. Also das ist, glaube ich, wenn man es ausformulieren will, ein Statement, was wir sicherlich damit setzen wollen. In den letzten Jahren haben immer mehr Netlabels aufgegeben. Worin liegen deiner Meinung nach die Gründe, dass Netlabels ihre Pforten schlossen? Warum magst du mit deinem Netlabel weiter? Ich denke, da kann es unterschiedliche Gründe geben. Wenn es Labels waren, die jetzt eher auf so eine, ich sage jetzt mal, kommerzielle Ausrichtung aus waren, dann würde ich schon vermuten, dass es daran lag, dass einfach so Dienste wie Spotify oder iTunes im Prinzip eigentlich diesen kommerziellen Markt halt aufgeteilt haben. Wir machen mit dem Label weiter, weil wir einfach merken, über die Jahre hat sich einfach durch die sehr breite, große Bandbreite von verschiedenen Musikstilen, die wir dort auch haben, was wir immer auch bewusst haben wollten, schon so einen Effekt ergeben, dass viele unterschiedliche Leute das Label auch wahrnehmen und dadurch natürlich auch die Möglichkeit besteht, dass unsere Hörer auch mal über ihre Schublade, wegen der sie vielleicht zu uns kommen, also weil sie jetzt gern so Drone- und Ambient-Sachen hören, vielleicht auch mal andere Sachen entdecken, die halt vielleicht eher, sag ich mal, experimenteller Jazz oder freie Improvisation sind. Oder Leute, die total auf so einem krassen Harsh-Noise-Film sind, finden bei uns halt auch was und stellen fest, naja, eigentlich haben die auch ganz witzige, so experimentelle Singer-Songwriter-Sachen. Ist ja auch mal ganz lustig. Also das glauben wir schon, dass es da einfach so einen so einen Schubladenöffnungseffekt geben kann. Und weil wir das einfach merken und merken, Leute hören das, machen wir weiter. Weil gerade jetzt, wo man sieht, da ist eine Response da, wäre sehr blöd aufzuhören. Braucht es überhaupt doch ein eigenes Netlabel oder reicht nicht schon ein Bandcamp oder Soundcloud-Account? Ja, wir sind auf jeden Fall überzeugt, dass das Sinn macht, so ein Label wie bei uns, weil du hast einfach irgendwann, wenn du viel machst, einfach so eine gewisse Sichtbarkeit. Leute kennen dich einfach als Adresse und gehen da immer wieder hin. Und es hat für den Künstler dann absolut auch einen Nutzen, auf einem Label wie Attenuation Circuit zu erscheinen, weil man dann eben nicht alleine seine eigene Bandcamp- oder Soundcloud-Seite irgendwie bekannt machen muss. Man hat einfach Synergieeffekte, weil andere Leute auch wegen anderen Künstlern auf die Seite zugreifen und es nimmt mir ja nichts weg. Hat sich mit den Netlabels bzw. mit den Creative Commons-Lizenzen für Musik in den letzten Jahren überhaupt was zum Positiven verändert? Werden nun die Künstler damit jetzt besser wahrgenommen? So was wie Creative Commons-Lizenzen und so sind schon ein wichtiger Baustein, um auch für Leute, die sich bewusst gegen so eine Karriere- und finanzorientierte Karriere in der Musikindustrie entscheiden, ihr eigenes Zeug rauszubringen, ohne dass sie eben gezwungen sind, bestimmte Restriktionen irgendwie einzuhalten. Was sind deine Pläne für die Zukunft? Also wir haben jetzt aktuell gerade noch eine CD und zwei Kassetten in der Pipeline, die demnächst erscheinen werden, so im Offline-Arm sozusagen, wobei wir ja die physischen Tonträger immer auch auf der Bandcamp-Seite abbilden. Und was wir speziell online-only haben, ist unsere Compilation-Serie, wo wir die ganz verschiedenen Genres, die uns interessieren, jeweils mit einer 5-Track-Compilation vorstellen, was auch eine sehr, sehr schöne, jetzt auch sicherlich noch auf jeden Fall ins nächste Jahr hinein fortlaufende Möglichkeit ist, in die unterschiedlichen Genres von Field Recordings über Improvisation, über Ambient, über Neues einfach mal reinzuschnuppern, was bei uns so Sache ist. Zugegeben, die Musik von Attenuation Circuit ist nichts für den üblichen Massenmarkt und das schnelle Hören zwischendurch. Man muss sich darauf schon einlassen und bewusst genießen. Sascha und Gerald machen Musik mit allem, was man aufnehmen kann. Lässt man sich jedoch darauf ein, da kann man sich in einen außerordentlichen Soundteppich hineinfallen lassen und so immer wieder bezaubernde und außergewöhnliche Klänge in einer gewissen Harmonie erleben, die einem zwar täglich begegnen, aber so noch nie gehört wurden. Attenuation Circuit macht nichts für den schnellen oder sogar kommerziellen Erfolg, sondern gibt sich sehr viel Mühe, ihre Musik zu generieren und ansprechend zu verbreiten. Dafür ist ein Netlabel genau das Richtige. Nur damit kann man neue Hörer für ein interessantes Genre weit weg vom Massenmarkt und Formatradio gewinnen und neue Hörerlebnisse schaffen. Die Netlabel-Betreiber setzen aber auch auf Kooperation und Netzwerk mit weiteren gleichgesinnten Künstlern aus anderen Ländern und führen sogar utopische Projekte durch, bei denen neue Musik entstehen kann. Die Musik wird nicht nur über das Internet verbreitet, sondern es werden auch liebevoll gestaltete CDs und sogar Vinylplatten produziert, damit die Musik auch einen haptischen Effekt bekommt. Auch werden regelmäßig Live-Konzerte veranstaltet, auf denen die Artists von Attenuation Circuit gemeinsam auftreten. Creative Commons Lizenzen spielen bei Attenuation Circuit eine entscheidende Rolle. Die Szene lebt davon, Musik zu tauschen und immer neue Klangerlebnisse zu schaffen. Dafür ist CC genau richtig. Attenuation Circuit ist wirklich ein außergewöhnliches Netlabel. Respekt an die Betreiber und die anderen Künstler in der Szene für so viel Enthusiasmus. Das war also das Interview mit dem Klangkünstler und Netlabel-Betreiber Gerald Fiebig. Zum Abschluss hören wir noch einen Auszug aus dem Song The Hudson von Jen Pitcher Van Noort, aus dessen aktuellen EP One History of Troy. Die Lizenz ist CC BY. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer WebJay HK. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. Karl Valentin. Die Fremde Heimat bei Radio Lora München sendet immer dienstags um 19 Uhr. Mit dem Portal Migration, der interkulturellen Stiftung Kolibri, der Gesellschaft für bedrohte Völker und Panafrika. Fremde Heimat jeden Dienstag um 19 Uhr. Multikulti. Einen Blick auf andere Länder und das Leben der Migrantinnen und Migranten wirft Radio Lora München dienstags ab 21 Uhr mit Lora Italiana, dem griechischen Haus. Apropos, die französische Redaktion, Redaktia Polonium, die polnische Redaktion und Spanien heute. Multikulti. Immer dienstags ab 21 Uhr. Lora sucht Verstärkung. Egal, ob sie technikaffin sind oder gut schreiben können, egal ob Redaktion, Öffentlichkeitsarbeit oder Moderation. Bei Lora München gibt es für jeden was zu tun. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Wir bringen Ihnen alles bei, was Sie wissen müssen. Melden Sie sich unter büro@lora924.de. büro@lora924.de. L Lora München ist nur eines von vielen freien Radios im deutschsprachigen Raum. Was haben die anderen freien Radios zu sagen aus Deutschland, der Schweiz und Österreich? Jeden Dienstag um 20 Uhr stellen wir Beiträge unserer freien Radiokollegen zusammen.